In meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als Weinbauer oder... Du kannst auch Zigarrendreher in Kuba werden. Ja, warum nicht? Es ist immer ein Ferngespräch. Also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Identifikation ist die Mutter der Motivation. Ich träume das und ich möchte den anderen zeigen, hey, es geht. Tut's auch. Statt an der einen Ende vom Kontinent immer landen und an der anderen Seite dann wieder davonfliegen. Ich freue mich total drauf. Folge 14 von das Ferngespräch. Allmählich fast schon Routine. Alexander irgendwo auf der Welt. Ich hier, wie gehabt, in meinem Wohnzimmer in Moosburg in Deutschland. Alexander, schönen Gruß einmal rum um die Welt. Wo bist du gerade? Hi Dirk, ich bin gerade in Australien, in Darwin. Das ist ganz im Norden, oben rechts. So, also nicht ganz an der Ostküste, aber so ein bisschen links davon, von der Ostküste. Also so, ja. Ist das benannt nach dem gleichnamigen Wissenschaftler, also nach dem Charles? Ja, genau. Okay. Der diese Evolutionstheorie entdeckt hat oder erfunden hat. Ausgearbeitet hat, ist wahrscheinlich so das, was die am liebsten hören, weil erfunden hat es ja nicht. Ja, genau. Genau, wunderbar. Ja, Australien. Also du bist sozusagen jetzt wieder zurück in der westlichen Welt, wenn man so möchte, oder? Ja, genau. Also es ist schon ganz anders, ja. Also ich finde Australien eigentlich, also nicht so richtig wie Europa, sondern wenn ich die Australier sehe, eher schon so fast die Amerikaner vor Augen. Also ich finde, die Australier sind sehr wie die Amerikaner. So von meinem ersten Eindruck. Ich habe ja noch nicht so viel gesehen, aber der erste Eindruck ist, es ist ganz interessant auch, wie die Leute ja auf der Welt einfach unterschiedlich sind. Ja, wenn ich nochmal zurückblicke, so ja, in Südafrika sehr viele Schwarze, ja, dann die ganzen Asiaten und jetzt, also die Schwarzen waren körperlich sehr stark, sehr, also körperlich von den Muskeln, von der Muskelmasse her einfach sehr, sehr stark, stärker als wir Europäer. Und sehr kräftiger. Und dann kommen die Asiaten, die natürlich sehr schmal sind, eher klein sind, wo ich mich immer sehr sicher gefühlt habe, weil ich einfach auch körperlich dann ein bisschen überlegen gefühlt habe. Natürlich gibt es da auch irgendwelche Kung-Fu-Kämpfer, die sicher stärker sind als ich. Ja, und jetzt Australien wieder sehr westlich. Die Leute haben hier oft auch Übergewicht schon. Vor allem die Frauen, die Männer sind eigentlich gut durchtrainiert. Also die gehen wahrscheinlich oft ins Fitnessstudio, aber die Mädels, die haben ja alle, so war mein Eindruck, in etwas dicken, zu dicken Hintern. Okay. Also mein Eindruck, ja. Wenn ich das hier in sagen Darwin darf. Jedenfalls ist das so. Genau. Das letzte Mal, als wir miteinander gesprochen haben, warst du ja noch in Malaysia, gell? Und zwar gerade ganz am Anfang deiner Malaysia-Tour. Und wir da vielleicht erstmal nochmal einklinken. Ich erinnere mich dran, dass du in diesem Hostel in den Cameron Islands angekommen warst und vorhattest selbige wandernd unsicher zu machen. Ist es dazu denn gekommen? Richtig. Ja, richtig. Also wir haben ja auch letztes Mal drüber gesprochen, oder ich habe mich so ein bisschen beklagt, dass ich kein Adventure habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann musst du mal so eine richtige Adventure-Tour geben und habe dann so eine Dschungelwanderung alleine gemacht. Und die war dann so anstrengend, dass ich am Abend dann echt Schüttelfrost und Fieber bekommen habe, weil ich irgendwie noch wirklich nicht ganz auskuriert war, wahrscheinlich von der Bronchitis. Ja, und es war auf jeden Fall toll, da zu wandern, so ganz alleine da mitten durch die Wildnis über Stock und Stein. Und es war wirklich sehr tough, aber schön. Und dann habe ich dort den Joseba und den John kennengelernt, mit denen ich dann insgesamt eine Woche lang gereist bin. Waren das auch Backpacker oder waren das Einheimische? Also wir waren eine ganz interessante Gruppe. Der John, der war Holländer und war 25. Der hat einfach auch so eine kleine Weltreise, ich glaube, ein halbes Jahr lang gemacht. Mhm. Und der Joseba, der kommt aus Spanien, dort aus der baskischen Region. Und der war war selbstständig, hat eine Firma gehabt für Markenbranding und ist auch so Dozent und 45 Jahre alt. Und der hat seine Firma verkauft und ist jetzt eben so auf Weltreise, aber eigentlich mit einem total offenen Ende. Also der will dann mal irgendwo arbeiten, dann wieder weiterreisen und so und hat eigentlich jetzt nicht so ein Ziel wie ich, dass er ein Jahr machen möchte, sondern eben, dass es so ein neuer Lifestyle für ihn wird. Und wir waren eine sehr, sehr schöne Truppe, und wir haben auch einfach, war das so ein bisschen tiefgründiger und nicht so oberflächlich wie oft sonst so. Wobei dann beide auch irgendwo am Anfang stehen, oder? Also der eine macht einen relativ kurzen Worldtrip, der andere möchte daraus seinen Lifestyle bauen. Genau, ja. Also die waren beide kürzer unterwegs. Ja, es war total interessant, dass der Giuseppe, also ich habe ja auch gerade die Idee, dass ich ein eigenes Business starten möchte und arbeite da auch gerade ein bisschen dran. Das ist so meine Beschäftigung, wenn es nichts ganz Spannendes zu entdecken gibt, dann setze ich mir hier einen Pool und recherchiere und schreibe sowas nieder. Und der hat mir so Dinge über Markenbildung erzählt, über Preisbildung und so weiter. Und der ist eben auch Dozent. Und wenn einem jemand mal sowas vor Augen führt, das ist der Wahnsinn. Ja? Also war einfach mal wieder toll, was zu lernen. Du machst es ja gerade auch, du studierst ja noch und oder wieder, sage ich, oder jetzt halt gerade so nebenbei. Und also für mich ist es was ganz Tolles, wenn einem jemand sowas erklärt und dann einem so ein Licht aufgeht und man dann was verstanden hat. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, das Gefühl kenne ich gut. Geht ständig irgendwo ein Licht auf. Ja. Das Schöne ist, da sind praktisch eine unendliche Anzahl von Lichtern, die warten, angeknipst zu werden. Ja, genau. Ich fand ganz interessant, ich habe dieser Tage in einem der Reiseblogs, die ich verfolge, 100 Places oder 1000 Places, glaube ich, heißt es, Beitrag gelesen von dem Autor. Das ist einer von diesen Digital Nomads, also digitalen Nomaden, jemand, der praktisch Reisen und unterwegs arbeiten zu seinem Lifestyle gemacht hat. Das war übrigens auch einer von denen, wo wir ganz am Anfang vom Podcast mal miteinander gesprochen haben, dass in Südafrika anscheinend so eine Art typischer Reisepfad existiert. Also der war zwar 6 Wochen am Stück da, aber der ist praktisch deiner Route auch gefolgt da unten. Und ich habe von dem Blogpost gelesen, in dem er sich darüber ausgelassen hat, dass jetzt, wo er das schon über 2 Jahre macht und eigentlich auch das einigermaßen gut läuft, er an den Punkt kommt, dass er sich wieder leer fühlt. Und dass ihm Dinge fehlen, wie zum Beispiel regelmäßiger Kontakt zu denselben Leuten. Er ist im Moment gerade, hat er wohl sein Lager aufgeschlagen, in irgendeiner, ich habe vergessen, welche Stadt es gerade in Deutschland ist, also im Augenblick ist er in Deutschland, hat sein Lager für wenigstens mal so ein paar Monate hier aufgeschlagen. Und er hat dann darüber geschrieben, dass er bei sich beobachtet, unzufrieden und leer zu sein, weil eben doch irgendwie Dinge fehlen und dieser Lifestyle nicht endlos ausfüllend ist. Also ich muss schon auch gestehen, dass jetzt so nach, ich bin jetzt 4,5 Monate unterwegs, dass dieser Enthusiasmus, der am Anfang da war, ja, dass der schon, vielleicht ist es jetzt auch gerade eine Phase, aber dass der schon ziemlich zurückgegangen ist, ja. Du brauchst mehr und mehr, dass dich irgendwas kickt und dass dich irgendwas begeistert, ja. Ich habe mir heute zum Beispiel so einen Krokodilpark angeschaut und da kann man dann eben so Krokodile füttern. Das heißt, man hat wie so ein Stab, wie so eine Angel und vorne ist dann so eine Leine runter und da ist dann eben so ein Fleischstück dran. Und das kann man dann über die Krokodile hängen und dann eben so ein bisschen über dem Kopf, irgendwie so einen Meter über dem Kopf. Und je nachdem, wie clever man ist und sich das Fleisch dann nicht wegnehmen lässt, gleich beim ersten Mal springen die dann eben, keine Ahnung, 1,50 Meter oder so hoch oder manchmal vielleicht sogar 2 Meter. Und ja, das ist schon ganz witzig und so sowas mal zu sehen, aber ja, wenn ich mich zurückerinnere an Südafrika, an den Tafelberg, da war halt oben so die Landschaft, das hat mich total weggepustet oder die Krüger Nationalpark, das war auch für mich da der absolute Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, dass das was Neues damals für mich war oder ob es daran lag, dass es vielleicht tatsächlich schöner war als jetzt die Krokodile, was ich eigentlich nicht glaube. Ich glaube, es nutzt sich so ein bisschen ab, wenn man das längere Zeit macht. Das heißt im Endeffekt, das, also du machst ja relativ oft, nicht despektierlich gemeint, Touri-Programm. Das heißt, du schaust dir die Highlights und die Attraktionen an. Und das ist ja alles darauf ausgelegt, dass es in relativ kurzer Zeit einen Wow-Effekt gibt für Leute, die das im normalen Fall eben nicht erleben. Das heißt, du wirst zu dem Highlight gefahren oder geführt, schaust dir das an, denkst dir wow und dann gehst du wieder. Aber alle Dinge, die eben längerfristig wowen würden, also wo man eventuell erstmal Energie reinstecken muss, die über längere Zeit angehalten werden muss oder wo du erstmal dich mit Land und Leute vertraut machen muss, die bleiben da ja notwendigerweise auf der Strecke, gell? Ja. Ja, kann ich so ja, ein bisschen zustimmen, ja. Es ist natürlich auch schwierig, ja, zum Beispiel was auch ein Fehler war, ich hab am Anfang zu viel geplant. Zum Beispiel habe ich jetzt dieses Greyhound-Bus-Ticket, das mich jetzt praktisch von Cairns, wo ich dann hinfliegen werde in 5 Tagen, das wird mich dann runterführen bis nach Sydney. Und dann kann ich eben vom Bus kann ich aussteigen, wo ich will und wieder einsteigen, wo ich will. Das hört sich nach Flexibilität an, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt in den Litchfield oder Kakadu National Park hier in Darwin gehen möchte, dann muss ich das eben mit einer Tour machen. Das heißt, ich steige morgen da in den Bus ein und werde dann 3 Tage mit so einem speziellen Programm da vergnügt. Aber dass du dann irgendwie selber dahin fährst, dir morgens mit deinem Camping-Gaskocher deinen Kaffee selber machst, dieses Abenteuer habe ich nicht so, sondern es ist schon sehr vorgekaut. Mhm. Und also zum Beispiel, wenn ich jetzt dieses Busticket nicht hätte, dann hätte ich mir einfach ein billiges Auto gekauft und wäre dann durch Australien durchgetourt, ohne Programm. Also das habe ich zum Beispiel in Vietnam gesehen, ja, dass du einfach durch Gebiete kommst, wo eben nur Einheimische sind, wo keine Touristen sind. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also diese ganzen Touristenorte, das ist wirklich das ist nicht so mein Ding. Also zum Beispiel hier in Darwin ist es so, ich bin hier im Hostel und das ist absolut zentral in der Michigan Road und hier ist ein Pub in der Straße oder eine Bar und Club neben dem anderen. Und hier fangen die Leute so mittags um 1:30 mit Bier trinken an. Also alle. Ja. Also wenn hier die Straße runterläuft, dann trinkt hier jeder im Bier, in diesen Biergärten da Bier. Mhm. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und ich weiß nicht, ob das jetzt nur Touristen sind oder auch Einheimische. Irgendwie sehr eigenartig. War das eigentlich mit Joseba und John dann auch mal Thema? Wir haben drüber gesprochen, oder die haben nicht so die Erfahrung, ja, für die ist das jetzt, glaube ich, am Anfang noch alles, also der Joseba ist, glaube ich, 2 oder 3 Wochen unterwegs, für den ist das jetzt natürlich alles noch alles großartig, auch vielleicht irgendwelche Geschichten zu hören, wo andere Leute hinreisen, ja, wenn ich dann erzähle, okay, ich bin jetzt 4,5 Monate unterwegs, war da, da und da und zeigen dann Bilder, dann denkt er halt auch, wow, Wahnsinn, ja, ja. Aber ich glaube, in einem halben Jahr wird er da auch ein bisschen abgekühlter und abgebrühter sein und sagen, ja gut, das ist jetzt halt irgendwie ein anderer Weltreisender, gibt's ja Jahrtausende, oder nee, nicht Tausende, aber einige. Und ja, mit den zwei war es sehr schön, der andere, also der John, der hat dann über 3 Ecken hat er dann rausgefunden, dass es da so eine Internetseite gibt, wo man sich mit Locals treffen kann. Mhm. Und als wir dann Kuala Lumpur waren, haben wir uns dann mit so einer malaysischen Familie zum Abendessen getroffen. Also das heißt, die haben uns eingeladen, mit denen dann zu essen. Und wir hatten eben keine Ahnung, was uns da erwartet. Ja. Und das war aber einer meiner schönsten Abende bisher. Also das waren Pärchen und die waren so eine mittelständische Familie, haben ein Kind gehabt und die haben uns dann, also erstmal das Essen war ganz toll, es war ein sehr einfaches Essen, das war so Kalamari und Reis und Soße und ja, das war es eigentlich schon und wir haben das mit den Händen gegessen, weil die Malaysier essen das meistens mit den Händen und dann manchmal das alles so zusammen und isst eigentlich mit dem Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger und dem Daumen und macht dann so kleine Portionchen, nimmt sich das auf die 3 Finger und schiebt es mit dem Daumen sich dann in den Mund. braucht ein bisschen Übung, aber so nach 5 Minuten hat man es ganz gut drauf und dann macht es auch Spaß, da im Essen mit den Fingern rum zu kleckern, ja. Und die haben uns dann halt echt auch so wirklich mal so Hintergrundinfos dann auch gegeben, ja, über Malaysia zum Beispiel. Es ist auch ein ganz interessantes Land und die haben ähnliche Probleme wie wir auch. Also zum Beispiel mit den Ausländern. Ja, in Deutschland gibt es ja auch immer wieder irgendwelche Tendenzen, dass irgendwelche Leute sagen, ja, die Ausländer nehmen den Deutschen die Jobs weg. Zum Beispiel. Sowas gibt es in Malaysia auch. Es sind, glaube ich, nur 60% wirklich aus Malaysia und dann haben die noch 30% aus China und 10% aus Indien, glaube ich. So ist so ungefähr die Bevölkerungsstruktur. Und dann sagen eben so die Malaysier dann auch oft halt, ja, ja, die Chinesen nehmen uns da die ganzen Jobs weg, ja. Und aber das stimmt natürlich nicht, weil die froh sein müssten, dass irgendwelche einfachen Jobs durch Ausländer gemacht werden. Und genauso ist es auch in Deutschland. Und aber diese rechte Tendenzen haben die eben genauso wie in Deutschland auch. Das war ganz interessant zu sehen, dass so ein Land, das einfach viel weiter weg ist, dieselben Probleme hat. Wie hast du jetzt eigentlich Malaysia erlebt? Also auch so in Kontrast, und weil du sagst, die haben dir auch viele Einblicke gegeben in den in dem in die malaysische Lebensart, diese Familie, die du da getroffen hast. Wie würdest du sagen, ist das in Kontrast mit Thailand, Vietnam, Kambodscha, also die ganzen Länder, die du davor besucht hattest? Also es ist schon ähnlich. Es ist schon ähnlich. Alkohol ist natürlich sehr teuer dort, weil es ja ein muslimisches Land ist. Aber jetzt mal abgesehen davon her, ist so die asiatische Kultur schon ähnlich. Ja, also vom Essen her gibt es natürlich Unterschiede, aber es gibt schon Ähnlichkeiten. Und die Menschen dort waren alle extrem nett. Ja, also ja, so große Unterschiede weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich die jetzt wirklich so rausarbeiten kann. Also Kuala Lumpur ist natürlich eine große Stadt, da gibt es alles. Kuala Lumpur wüsste ich jetzt nicht, ob es da so viele Unterschiede zu Saigon oder zu Bangkok oder so gibt. Natürlich schon, aber so, ja, es gibt genau die gleichen großen Gebäude und ja, zum Essen gibt es auch ähnliche Dinge. Und ja, also es ist nicht so großartig Unterschied, so ein großer Unterschied. Vielleicht sehe ich den auch nicht als Europäer. Vielleicht wird ein malaysischer Einwohner das ganz anders sehen. Aber ja, vielleicht fehlt mir da doch das weitere Verständnis. Weil du mir jetzt gerade das Stichwort geliefert hast, hast du jetzt die Petronas Towers von außen oder von innen angeschaut? Ich habe sie von außen angeschaut. Also das gegenüber, so schräg gegenüber ist so ein Gebäude. Das ist, ich glaube, 47 Stockwerke hoch. Also man ist da so auf der Höhe der Brücke, glaube ich. Und hat aber von außen einen ganz schönen Blick. Und die Petronas Towers sind nachts natürlich unglaublich elegant und toll. Also das ist, fand ich wirklich eine der schönsten Hochhäuser, die ich so gesehen habe. Ich hab mal so überlegt, als ich die angeschaut habe nachts und habe mich gefragt, was sich wohl der Architekt dabei gedacht hat. Was wollte er den Leuten für einen Gedanke ins Hirn einpflanzen? Und als ich die Petronas Towers gesehen habe ich so ein bisschen an Angkor Wat gedacht. Also weil diese Kuppeln und so weiter, natürlich sind die in Angkor Wat aus Stein, aber die Petronas Towers und die Petronas Towers sind aus Aluminium. Aber das ist so ein bisschen man sieht so ein bisschen so eine ähnliche Form, habe ich so das Gefühl gehabt. Nur dass eben das eine Metall ist, andere Stein. Ja, stimmt. Also es Ja, ist. und dann noch das Zweite, was mir eingefallen ist, wie wenn man, kennst du diese Sandburgen, wo man jetzt nicht mit dem Eimerchen irgendwie dann einen Turm baut, sondern wo man den Sand, der ganz feucht ist, der gerade frisch aus dem Wasser kommt, so runterrieseln lässt und dann gibt es so Tropfen, die sich so langsam aufeinander stapeln. Weißt du, was ich meine? Nicht wirklich, aber. Hast du schon mal so ganz feuchten Sand aus dem Wasser rausgenommen und hast ihn dann direkt wieder durch deine Finger wie so runtertropfen lassen? Das ist dann Bestimmt. wie so eine, dass es ausschaut wie so ein Stalagmit, der vom Boden rauswächst. Und Das das war, also es war. damit hast du es assoziiert. Ja, also damit Angkor Wat und noch ein bisschen von aus dem Film Aliens. Also da die Gebäude und so. Also irgendwie so eine Mischung, ja. Und viel Zukunft. Also nachts sind die einfach so schön, wenn die angeleuchtet sind und so reflektieren. Also wahnsinnig schön. Was ich total beeindruckend fand, als ich in Malaysia war, war, dass oben um die Spitzen von den Petronas Towers fliegen große Fledermäuse auf der Jagd nach was auch immer da oben alles so rumfliegt, ja. Und das sah Okay. vom Boden aus, sah das aus, als würden da Mücken rumschwirren. Du hast nur, wenn du da hochgeguckt hast, wusstest du, das können, also entweder sind es verdammt große Mücken oder es können einfach keine Mücken sein. Dann habe ich eben jemanden gefragt und er hat gemeint, das wären Fledermäuse und Flughunde, die da wohl unterwegs wären da oben. Okay, Das krass. Habe ich fand ich jetzt, glaube ich enorm nicht. beeindruckend. Habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe mal eine vereinzelte Fledermaus gesehen, aber so viele waren nicht da. Das hab ich mal gesehen, als ich in Istanbul war, über der Blauen Moschee. Über der Blauen Moschee, die haben so eine riesen Kuppel und die ist, glaube ich, aus Kupfer. Und die ist nachts erwärmt die sich und dann ist da, glaube ich, eine ganz gute Thermik drüber. Und dann sind die ganzen Vögel, also die Fledermäuse sind es, glaube ich, nicht, sondern irgendwelche Schwalben oder sowas, die dann immer drüber kreisen. Also da habe ich das mal gesehen. Also, das war sehr beeindruckend jedenfalls. Warst du dann gegenüber in dieser Dachbar, die dir empfohlen worden ist? Ich weiß es nicht, ob es die war, die genau war. Es war auf jeden Fall eine Bar, die auch nach oben hin offen war, wo man dann direkt drüber Also schauen konnte. Und es gibt gegenüber so ein Hotel, das heißt, glaube ich, Travelers Lodge oder so ähnlich. Nee, nicht Lodge, aber irgendwas mit Travelers. Und da ist oben eine Bar, die untertags eigentlich nur die Poolanlage ist. okay. Und abends dann ist dieser Pool beleuchtet und am Ende ist eine Bar offen und oben das Dach ist offen. Also wenn du an dem Pool gesessen bist, dann warst du in dieser Bar. Nee, ich bin in keinem Pool gesessen. Na, dann warst du Meins keine hieß, Bar. glaube ich, Tree 47. Also wie der Baum. Okay. Tree 47. Aber da war es auch schön. Dann warst du noch in dieser riesengroßen Grotte, gell? Ich habe Bilder gesehen auf deinem Blog. Diese Genau, das. heilige Höhle. Ja, genau, das hat er uns dann auch erklärt. Also da gehen ja die ganzen Gläubigen hin. Und die machen dann irgendwie so eine tagelange Prozedur und dann am Schluss kriegen die dann so einen Spieß durch die Backen durchgeschoben und durch die Zunge eben. Und es müssen Millionen von Pilger sein, die da hingehen. Und das Besondere ist, dass die, ich glaube, die essen eine lange Zeit nichts davor und sind dann eben total ausgepowert und durch die Musik und alles total in Trance. Und wenn die dann diesen Spieß in die Backen, also auf der einen Seite geht dann der Spieß rein und auf der anderen Seite kommt er dann raus. Hast du das schon mal gesehen? Nein, aber ich kann es mir gerade sehr gut vorstellen. Und das Besondere ist, dass es nicht blutet. Und keiner weiß, warum es nicht blutet. Das kann sich auch kein Arzt erklären. Die Ärzte sagen immer, ja, dann hast du halt zufällig kein Blutgefäß getroffen. Aber das passiert halt millionenfach, dass da dieser Spieß durchgeschoben wird und dass die Leute nicht bluten. Auch durch die Zunge werden sie nicht gebluten. Bluten die Leute dann nicht. Und in der Zunge hat man ja einige Blutgefäße. Und das muss eben wahnsinnig beeindruckend sein, wenn man dort mal so einer Zeremonie beiwohnen kann. Habe ich allerdings nicht gemacht. Tut gerade allein beim Gedanken die Zunge weh. Das muss man mögen, glaube ich. Ja, und dieser Sarah hieß er, der uns da zum Essen eingeladen hat mit seiner Frau, der hat es eben auch gemacht. Er hat gesagt, er wollte diese Erfahrung einfach mal haben. Und was weiteres Besonderes ist auch noch, die kriegen dann, wenn dieser Spieß wieder rausgezogen ist, wird da auf diese Einstichlöcher, wird dann irgendwie so ein bisschen von irgendeiner bestimmten Asche drauf gemacht, so eine heilige Asche. Und dann gibt es auch keine Narben. Also ich habe aber auch bei ihm geschaut, also er hat da keine Narbe davon getragen. Und die Frauen, also die Frauen lassen sich die nicht durch die Backen durchschieben, sondern die haben dann wie so große Fischerhaken am Rücken, wo dann, also wo da so durch die Haut eingehakt wird und dann werden die praktisch wie so an 100 Fischerhaken dann so halb aufgehängt am Rücken. Und die Haut zieht sich so richtig weg, aber es blutet auch nicht. Ich habe es nicht gesehen, ich müsste mir mal irgendwie auf YouTube anschauen. Ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr interessant. Ja. Ja, ich kann mal gucken, ob ich ein passendes Video finde für unseren Blogbeitrag. Aber hua. Wie gesagt, muss man mögen, glaube ich. Ja. Ich war in der Höhle seinerzeit nur Zeuge, wie ein Pavian einer Touristin die Tasche geklaut hat und sich dann unter lautem Geschrei der Touristin auf einen Bogen, so einen Torbogen in 12, 13 Meter Höhe gesetzt hat und gemütlich die Tasche einen nach dem anderen Gegenstand ausgeleert hat. Und die Frau lief unter diesem Bogen rum und hat ihr Handy eingefangen, ihren Schminkspiegel aufgefangen, ihren Geldbeutel eingefangen. Also eine völlig unreligiöse Erfahrung, die ich damit gemacht habe, aber ich fand's lustig. Erfen gibt es da in der Tat, stimmt. Ja, eine Menge. Eine Menge. Die sind da irgendwie auch, also keine Ahnung, vielleicht sind die irgendwie geschützt oder heilig oder sonst irgendwas. Jedenfalls lassen die auch alle Gewehren dort. Du warst aber jetzt dann, also eigentlich sonst nirgends mehr in Malaysia, oder? Also du hattest Cameron Island, Highlands und Kuala Lumpur und dann bist du von Kuala Lumpur aus direkt nach Australien, oder? Genau, richtig, ja. Wie lang fliegt man da? Dann bin ich losgeflogen. Um 9:30 ist mein Flug gegangen und um 4 bin ich angekommen. Sprich, 6,5 Stunden. Kann ich fast nicht glauben. Aber dann, nee, da war Zeitverschiebung dann noch. Also wahrscheinlich habe ich eine Stunde noch gewonnen oder so. Vielleicht, ja, so 5 Stunden, glaube ich. Ja, und dann auf jeden Fall bin ich da in Darwin morgens um 4 angekommen, habe mir erstmal ein Busticket genommen, weil ich ein Taxi nicht zahlen wollte, und das Busticket war schon $16 für 20 Minuten Fahrt oder so. Auf jeden Fall, hier ist alles extrem teuer, ehrlich. Also ich muss echt mal ich habe jetzt mal auch mal mein Budget mal mir angeschaut, oder das, was ich bisher ausgegeben habe. Es sind ungefähr 43 Euro am Tag ohne Flüge. Das ist so das, was ich jetzt insgesamt in Südafrika oder in Afrika und Asien ausgegeben habe. Und das ist ganz okay. Jetzt kommt natürlich dann Australien, und also es ist wirklich Wahnsinn. Auch ein Bier kostet hier zwischen, sag ich mal, 6 und $15. Also $1 sind, glaube ich, 0,7 Euro Cent. Also man kann 30% abziehen, aber trotzdem ist es alles extrem teuer. Auch das Essen, ja. Also ich bin jetzt mal einkaufen gegangen im Supermarkt, weil ich mir gedacht habe, ah, hier kannst du nicht die ganze Zeit essen, hier musst du mal kochen, obwohl ich mir das gar nicht mehr passt, dass ich hier den Hostels irgendwas zu kochen, ist wirklich eine Katastrophe. Und da habe ich mir halt so Hackfleisch gekauft und Nudeln, dass ich mir mal Spaghetti Bolognese machen kann, und habe dann gleich, ich weiß nicht, warum das so teuer war, aber gleich $27 gezahlt. Und da habe ich mir überlegt, hättest du auch gleich selber irgendwo noch doch zum Essen hingehen können, wäre auch nicht billiger, teurer gewesen. Ja. Naja, okay. Also in meinem Vergleich mit Asien wundert es mich jetzt nicht, dass es deutlich teurer ist. Aber dass Ja. es dann gleich so teuer ausfällt, ist natürlich schon der Hammer. Weil wahrscheinlich das ein bisschen wieder fallen wird, sobald du Stadtgebiet verlässt, oder? Also ich habe gehört, dass Darwin eine der teuersten Städte in ganz Australien sein soll. Also ähnlich wie Sydney. Also mit Sydney die teuerste Stadt zu wohnen und zum Leben. Also heute ist zum Beispiel in diesem Krokodilpark, wo ich da war, der hat $40 Eintritt gekostet. Und der war nicht groß. Also der war, keine Ahnung, nach einer Stunde, also ich habe eine Dreiviertelstunde, habe ich dann so eine Führung gehabt mit diesem Krokodil-Guide. Aber dann nach einer Dreiviertelstunde noch eine weitere halbe Stunde, und ich hab alles gesehen. Also das war bei Weitem nicht so groß wie der Münchner Tierpark oder in Stuttgart, wie heißt es nochmal, die Wilhelma. Also eher, also wirklich sehr klein und trotzdem extrem teuer. Wie gehen die Pläne in Richtung Couchsurfing und lokale, also ja, einfach Ortsansässige kennenzulernen? Ja, also ich hab das mit Couchsurfing, das hab ich intensiv versucht. Ich habe, glaube ich, 10 Leute angeschrieben, die angegeben haben, dass sie eine freie Couch haben, auf couchsurfing.org, aber irgendwie haben mich alle, also keiner hat zurückgeschrieben, kein einziger. Also nicht mal nee oder so, sondern einfach gar keine Antwort. Und ich habe dann mit einer gesprochen, die das hier aktiv macht, die ich kennengelernt habe, auch eine Holländerin. Und die hat gesagt, dass es halt bei Jungs einfach schwieriger ist. Die Mädels kommen anscheinend ganz schnell unter, weil eben die Männer alles so einsame Herzen sind und dann ganz froh sind, wenn eine Dame sich da einquartiert. Aber als Kerl soll es wohl schwieriger sein. Aber ich werde es weiterhin probieren. Vielleicht musst du deine Taktik anpassen. Also wenn du schreibst die ja direkt an, kannst ja einen passenden Werbetext überlegen. Ja? Sagen, du bist klein für dein Alter oder bist total friedlich und stubenrein. Ja, ich weiß nicht, ich habe da schon irgendwie was Vernünftiges geschrieben, aber trotzdem hat es irgendwie nicht so ganz gezogen, ja. Die haben dann wahrscheinlich irgendeins von deinen Party-Videos auf YouTube recherchiert und sich dann gedacht, na, wer weiß. Ja, wahrscheinlich. Great Barrier Reef ist ja dann eher so am Ende deiner Australien-Tour, oder? Nee, das ist jetzt dann als nächstes dran. Also ich mache jetzt, wie gesagt, noch diese zwei Nationalparks. Da gehe ich morgen auf so eine Dreitagestour. Und dann ist meine nächste Station ab dem 25. Mai nach Cairns. Und von Cairns, das ist der nächste Spot, glaube ich, ans Great Barrier Reef. Sehr cool. Genau, Bin ich ja mal sehr gespannt, was du davon berichtest. ja. Ja, vielleicht kaufe ich mir auch so einen Filter für meine GoPro, dass die Bilder noch ein bisschen besser werden. Und vergleichbar mit den anderen großartigen Tauchvideos. Manchmal auch so langweilig aus, finde ich. Ich hab's gern angeguckt, also so schlimm fand ich's jetzt nicht. Ja, okay. Aber ich meine, die machen halt auch eine entsprechende Post-Production wahrscheinlich zum Teil. Ja, natürlich. Aber ist klar, du hast ja einen professionellen Anspruch, hast ja einen Ruf zu verlieren. Ja, ich geb mein Bestes nächste Mal, okay? Ja, also ich will Fotos von Haien und Tintenfischen sehen. Ich bin gespannt. Und die Mantas natürlich, ja. Gut. Mantas, was auch immer alles da rumschwimmt. Und bunt muss es sein. Genau. Jetzt bist ja du der Countryside unterwegs. Wird es dann da auch Gelegenheit geben, Eingeborene, also zum Beispiel Aborigines, zu treffen? Ja, das ist hier ein ganz trauriges Thema, diese Aborigines. Die gibt es ja auch in Darwin, in der Stadt. Ich habe auch hier nochmal einen Kölner kennengelernt und der war, ach, wo waren wir? Ich weiß nicht, irgendeine andere Stadt, wo es eben mehrere von denen gibt und die sind ganz deutlich erkennbar, weil die sind halt schwarz und eigentlich alle, die nach Aborigines ausschauen hier, sind Alkoholiker. Also die liegen hier im Park und pöbeln Leute an und das ist ganz traurig. Ich habe so das Gefühl, dass die einfach, die wurden da aus einer Umwelt oder aus einer Heimat wurden die rausgerissen oder man hat ihre Heimat zerstört und jetzt wissen die einfach nicht mehr, was mit sich anzufangen. Der Staat unterstützt sie zwar mit Geld, also die bekommen anscheinend sehr gute Versorgung, können auch die Kinder zur Schule bringen. Also das ist nicht das Thema, aber ich habe so das Gefühl, dass denen eine Aufgabe fehlt. Ich glaube, dass jeder Mensch so eine Aufgabe in seinem Leben braucht, die für ihn wichtig ist. Ja? Und wenn er das nicht hat, dann macht es ihn irgendwann mal kaputt. Das ist, glaube ich, überall auf der Welt so. Wenn ich jetzt einen Job habe und vor dem habe ich das Gefühl, er ist nicht wichtig, das war das Thema Identifikation, dann wird es mich irgendwann mal kaputt machen, selbst wenn ich damit ganz gut Geld verdiene. Und dieser Aborigine, ja, wenn der braucht eben auch was ihm wichtig ist. Ihm nur Geld zu geben, das ist, glaube ich, der komplett falsche Weg, weil die wissen nicht, was man mit Geld machen oder wie man richtig lebt damit mit Geld in unserer Gesellschaft. Und dann liegen die halt im Park rum und pöbeln die Leute an, fragen sie nach Zigaretten, nach Alkohol, nach Geld. Also die schauen alle ganz, ganz schlecht aus. Eine ähnliche Geschichte wie bei den Indianern in den USA gab. Ja. Immer wieder, wenn ich durch diese Länder gehe, sehe ich, was so die westliche Welt da zerstört hat, ja. Also wenn es die Aborigines sind oder wenn du in Indien diese Hochkultur anschaust, die da zerstört wurde. In Südafrika wurde den Schwarzen, die Schwarzen hatten dann nur noch, glaube ich, 14% des Landes und die Weißen haben sich den Rest unter die Nagel gerissen. Ja, das ganze Gold da rausgezogen aus Südafrika und die Bodenschätze. Und im Land ist nichts hängen geblieben. Ja, und also. Ja, und darauf baut der Wohlstand in England, in diesen Ländern auf, ja, oder war ein Teil davon. Und hinterlassen hat man wirklich Schutt und Asche. Schrecklich. Schrecklich. Ja, ich würde sagen, der Wohlstand baut da immer noch zum Teil drauf auf, weil Ja, ich meine, ja, der ja. Wohlstand in der westlichen Welt, der basiert unter anderem drauf, dass es billige Arbeitskräfte in Malaysia gibt, die unsere T-Shirts nähen. Es gibt halt keine Sklaven mehr, das meine ich damit, ja. Ich versuche gerade noch irgendwo den positiven Spin wieder reinzubekommen. Wir haben so eine Abwärtsspirale genommen in den letzten 10 Minuten. Ja. Ja, vielleicht können wir ja mal über die Zukunft reden noch, was wir uns noch so vorgenommen haben. Ja, da gibt es ein paar Ideen. Wir haben uns überlegt, dass wir eine Live-Sendung machen können, einen Live-Hangout in einigen Wochen. Wir haben jetzt noch nicht genau festgelegt, wann und wo. Da wären wir interessiert an Teilnehmern. Also Leute, die sagen, sie hätten Lust darauf, in einem Live-Hangout mit uns mitzumachen, vielleicht Fragen zu stellen. Und für diejenigen, denen der Begriff Hangout nicht so ganz geläufig ist, da geht es im Endeffekt um eine Live-Videokonferenz. Das heißt, die Idee ist, wir würden uns mit Alexander sozusagen online treffen. Genau, und Hangout ist noch von Google, oder? Genau, also Hangout ist von Google und ist praktisch eine Möglichkeit, YouTube-Videos zu produzieren. Das heißt, wir können nicht nur praktisch eine Live-Videokonferenz machen, sondern hinterher haben wir auch ein Video, das wir auf YouTube packen können. Okay. Also alle, die daran Interesse haben, können sich dann praktisch beim Dirk oder bei mir melden. Und dann würden wir das ein bisschen vorbereiten, würden vielleicht so ein paar Themen grob festlegen, über die wir sprechen wollen. Kann sich dann jeder einbringen und dann würden wir das in Angriff nehmen. Genau, also meldet euch über das Ferngespräch.de oder über lifeisajourney.org oder über Facebook oder YouTube oder wo immer ihr uns begegnet, kann man Nachrichten hinterlassen und wir freuen uns tatsächlich über Mitstreiter. Am schönsten dürfte das sein, wenn wir irgendwas um die 5 Leute haben, die vielleicht mitmachen wollen. Genau. Soweit. Eine der vielen Ideen, die wir haben. Wir haben noch ein paar andere. Wir wären auch offen für Vorschläge, muss man vielleicht an der Stelle auch mal sagen. Sobald sich Freiwillige bei uns gemeldet haben, werden wir dann in der nächsten Folge, das ist dann Folge 15, ein Datum bekannt geben und natürlich mit den Leuten, die teilnehmen wollen, im Vorfeld mal telefonieren. Auch das gibt es übrigens als Möglichkeit. Wir haben uns überlegt, dass falls jemand von euch zufällig Urlaub plant, der eventuell auf der Strecke von Alexander liegen könnte, also in den nächsten Wochen in Australien aufschlägt oder danach in den USA oder ich glaube, du bist auch mal in Südamerika, Ich gell, sage vielleicht nochmal Alexander? meine Route durch, wie es so geplant ist. Also ich bin Ja. jetzt die nächsten 45 Tage in Australien, werde erstmal nach Cairns fliegen, von Cairns dann runter mit dem Bus nach Sydney. Von Sydney werde ich dann Anfang Juli nach Fidschi, auf die Fidschi-Inseln fliegen, bin dort 10 Tage dann und dann Mitte Juli in Kalifornien, wo ich von San Francisco nach LA und Las Vegas fahren werde und setze dann über nach Miami in Florida und bin dann dort bis zum 14.8. Und von Florida, von Miami aus fliege ich dann weiter nach Bolivien und werde dort den Machu Picchu, dieses Naturdenkmal, machen und werde dann über Peru, wo ich mir die Salzseen anschaue, weiter nach Kolumbien. Und dann mein Finale soll dann in Kuba sein, Mitte Dezember. Und wie dann aber so die zeitliche Abfolge in Südamerika ist, kann ich noch nicht genau sagen. Das ist noch sehr offen. Ja, was auf jeden Fall lustig wäre, sollte einer der Hörer jetzt bei der Aufzählung sich gedacht haben, hey, da bin ich ja auch. Dann möge er oder sie sich eingeladen fühlen, eine Nachricht fallen zu lassen. Vielleicht ist ja auch mal eine lustige Gelegenheit, sich irgendwo zu treffen, zu verabreden und auf ein lokales Kaltgetränk Ja, auf jeden Fall, zusammenzusetzen. auf jeden Fall. Alexander, es hat mir wie immer einen Mordspaß gemacht, mit dir zu telefonieren. Du bist sozusagen der regelmäßigste Kontakt, den ich außerhalb meiner Familie pflege. Mir geht's auch so, mir geht's auch so. Ich hoffe ja bei jeder Folge, dass du das nächste Mal wieder eine aalglatte Stimme hast. Auch diesmal drücke ich dir die Daumen, dass du es endlich mal komplett los wirst, weil die Joe Cocker Routine, die steht dir nicht Okay. so wirklich. Genieß die Zeit in Australien und sammel weiter interessante Erlebnisse. Wir freuen uns dann schon aufs nächste Mal, wo wir dann auch eben einen Termin für die Live-Sendung festlegen werden. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Bis dann, ciao. Meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als Weinbauer oder. Kannst auch Zigarrendreher in Kuba werden. Ja, warum nicht?